1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Kurz nach 1 und wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ja, schön, dass ihr auch da seid. Freitagnacht, freie Themennacht. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, hier live im Radio und im Fernsehen, der möge bitte hier diese Nummer wählen, 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht heißt mit Vornamen so wie ich, nämlich Jürgen und ist 44. Guten Morgen, Jürgen. Ja, hallo, ich will Domian. Ja, deswegen rufst du an. Ja, Domian, das geht darum, ich habe vor 3 Jahren eine Frau kennengelernt. Ja. Ich bin also im Rollstuhl sitze ich. Was bist du? Ich sitze im Rollstuhl sitze ich. Ach so, verstehe. Und habe vor 3 Jahren eine Frau kennengelernt, ja? Und habe mich auch super mit der verstanden. Ein Jahr war ich mit ihr zusammen und ja, alles gut gelaufen. Ja. Und dann haben wir uns nach 1,5 Jahren getrennt, weil sie hatte da jemand kennengelernt. Mhm. Und dann, ich hatte sie aber immer jeden Monat auch Geld gegeben. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wenn ich nachher mit ihr auseinander bin, dann wird das auch nicht mehr so oft passieren, weil ich bin ja auch kein Millionär direkt, ne? Ja, also wie viel Geld hast du ihr denn, also du hast ihr Geld gegeben, während ihr beiden zusammen wart? Ja, zuerst. Ja. Ne? Wie viel hast du ihr denn pro Monat gegeben? Ich habe 150 bis 200 Euro manchmal. Warum hast du ihr das gegeben? Ja, ich weiß nicht, ob ich, ich weiß nicht. Wollte sie, hat sie das verlangt? War sie sehr arm? Ja, am Anfang nicht. Aber nachher rief sie mich zu ihrem Namen, Telefon an. Ja. Und sagte mir, ja, ich brauche mal 20 Euro, ich brauche mal 30 Euro, ich habe das. Ach so, sie fing so peu à peu an, dass sie ein bisschen richtig Kohle brauchte. Und dann läpperte sich das. Nicht. Verstehe. Ja. Mhm. Und dann bin ich da immer hingefahren. Ja. Ne? Und sie rief mich auch manchmal nachts an. Ja. Ne? Wegen Geld? Nein, dass ich sie abholen sollte irgendwo mit dem Taxi und dann nach Hause bringen sollte. Ach so. Und dann habe ich sie nach Hause gebracht und dann... Also die Dame hat sich gut bedienen lassen von dir, kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. So, und du bist du von ihr getrennt? Ja, ich bin getrennt, aber ich habe noch mit ihr Kontakt. Ja, und deswegen rufst du mich an? Ja, das hat doch kein Ende gegeben. Sie fragt mich immer danach. Und wenn ich dann mal sage, nein, tue ich nicht, ach so, dann ist sie eingeschnappt. Ich verstehe, ihr seid nicht mehr zusammen. Ja, richtig. Aber sie will oder nimmt immer noch Geld von dir. Genau, richtig. Und wie viel gibst du ihr zurzeit, so durchschnittlich im Monat? Ich habe ihr jetzt wieder, mal 45 gegeben, weil ich selbst im Moment jetzt diesen Monat nicht zahle, ich habe Schulden. Ja. Also im Durchschnitt, wie viel gibst du ihr denn so durchschnittlich im Monat? Ja, also kann man auch wieder so 150 bis 200 rechnen. Und kannst du das denn finanziell? Nee, da ist ja gerade. Ich bin ja jetzt in Schulden drin. Ach, du bist sogar in Schulden? Das heißt, du bist in Schulden und gibst der Frau 145 Euro? Ja. Wir in Köln würden sagen, bist du denn Jeck? Ja. Warum machst du das denn? Ich weiß nicht. Ich bin wirklich bekloppt. Ja, nee, das reicht mir nicht aus. Ja, ich weiß es nicht. Ich liebe die Frau immer noch. Ich bin schon bei Psychologen gewesen. Und der dachte mir, machen Sie doch so, denken Sie an die schlechten Zeiten. Ja, das ist ein guter Tipp, ja. Wie ist denn das mit dem Geld? Überweist du ihr das Geld oder wie geht das? Nein, da muss ich die bringen. Wie bitte? Ja, muss ich da bringen. Du bringst ihr das Geld noch? Du sitzt im Rollstuhl. Ja. Das heißt, für dich ist Fortbewegung schon ein bisschen komplizierter als Leute, die gehen können. Ja, die kommt selbst nicht von mir. Wie bringst du das denn? Ja, mit dem Bus fahre ich dahin. Und das geht ja mit Rollstuhl und Bus? Ja, die helfen. Die Busfahrer sind sehr hilfsbereit. Dann fährst du, Mensch, du von ihr getrennt bist, fährst dahin mit dem Rollstuhl und dem Bus und gibst ihr das Geld. Und dann beleidigt die mich auch danach immer wieder, ne? Und ich habe einen Kumpel, der ist auch beleidigt und alles, ne? Und also. Wie viel Schulden hast du denn im Moment? Ja, wenn man so runterrechnet, 500 Euro, 500 bis 600 Euro. Okay, das kann man ja noch, das ist ja noch ein überschaubarer Betrag. Ja, richtig, aber ich muss sie abbezahlen. Ja, ist mir schon klar, ich will es nicht kleinreden. Also, was wäre jetzt das oberste Gebot? Sofort den Geldhahn zudrehen. Ja. Wie lange, jetzt haben wir gerade so viele Zahlen genannt, bin ich ganz durcheinander. Wie lange bist du jetzt von ihr getrennt? Ich bin getrennt jetzt anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre, okay. Ja. Und da wird auch nie wieder was laufen? Nee, sie sagte zu mir, sie möchte mit mir körperlichen Kontakt keinen haben. Absolut nicht, sagt sie. Nee, weil ich sie anekel und alles. Ne? Das hat die hat gesagt, dass sie sich vor dir ekelt? Ja. Weil du behindert bist? Ja. Und der gibst du Geld? Ja. Warum? Ja, ich habe jetzt, in 3 Jahren habe ich hier acht Handys schon gekauft. So Feedback-Karten-Handys. Warum? Ja, ich bin bekloppt. Ja, das hilft mir jetzt nicht weiter. Das ist eine alberne Antwort. Warum? Ja, ich weiß es, Jürgen. Ich weiß es. Die Frau will nichts von dir. Die Frau sagt, die beleidigt dich sogar aufs Übelste. Die sagt, dass sie sich vor dir ekelt. Ja, und da ich hab schon... Du Depp hin und gibst dir noch Geld oder ein Handy oder was? Ich hab schon mit so vielen Leuten gesprochen. Die haben gesagt, vergesst die Frau endlich mal. Bist du ein einsamer Mann? Ja, ich bin einsam manchmal, ja. Hast du denn auch so keine Freunde, Bekannte? Doch, Freunde habe ich, Bekannte, aber die sind ja auch verheiratet, alle. Mhm. Und ich, Domian, wenn ich das ganz ehrlich sagen kann, ich vermute mal, ich habe Angst, keine Partnerin mehr kennenzulernen, weil ich im Rollstuhl sitze. Ja, die Angst, Jürgen, die Angst respektiere ich ja auch, die nehme ich ja auch sehr ernst. Aber du kannst doch nicht so einer Fata Morgana nachrennen, dass du glaubst, indem du der Frau Geld gibst, dass du die jemals zurückbekommst. Ja, ich weiß es. Aber ich habe Angst, oder ich habe die Hoffnung vielleicht, da nochmal mit zusammenzukommen. Ich habe die Hoffnung. Aber was soll sie dir denn noch sagen, als ich ekel mich vor dir? Gibt's da noch was Schlimmeres? Nee. Im Grunde nicht. Ein anderer Mann hätte schon längst die Koffer gepackt. Ja. Hast du auch Angst, diesen Kontakt ganz zu verlieren? Ich habe schon mal versucht, den Kontakt abzubrechen, aber nach einer Woche habe ich wieder angerufen. Ne? Und das nutzt die brutal aus. Die weiß genau, dass du ihr hinterher hechelst und die nutzt dich aus. Du hast selbst wenig Geld und das ist dir alles scheißegal. Ja, das ist es. Mensch, ja. Und ich bin auch im Winter, wenn es Eis und Schnee war, rief die mich abends an, kommst du da hin, oder wenn die mich zum Kaffee eingeladen hat oder zum Essen, habe ich gedacht, oh, jetzt kriegst du mal Essen eingeladen. Hm. Und wenn ich da hinkam, sag ich, wo ist denn das Essen? Hm. Ja, nee, da müssen wir erstmal holen, muss ich erstmal Geld geben. Wie lange darfst du denn dann bei ihr bleiben, wenn du da hinfährst? Ja, wenn ich gegessen habe, dann sagt sie zu mir, ja, ich kriege nachher Besuch, meine Schwester kommt, mein Bruder kommt. Mhm. Gibt's denn jedes Mal überhaupt was zu essen? Ja, aber wenn ich dir Geld gebe. Wenn du dir Geld gibst. Mhm. Nur wenn ich dir Geld gebe. Sonst kriegst du nichts. Nee, die hat mich sonst noch nie so eingeladen, hat die noch nie gemacht. Ich vermute mal, du darfst da gar nicht hinfahren, ohne dass du Geld mitbringst. Genau, so ist es. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Dann habe ich ja, Domian, Entschuldigung, dann habe ich ja die ganzen Schulden, weil ich habe mir immer Geld geliehen, und habe das nachher so übermäßig. Und wenn ich dann gesagt habe, hör mal, ich kann das nicht mehr, weil ich mir jetzt, ja, dann leider was. Aber Junge, es wird ja immer schlimmer, was du mir da erzählst, dass die dich sogar drängt, dass du dir was leihen sollst. Ja. Jetzt appelliere ich nochmal so richtig, aber voll an deinen gesunden Menschenverstand und auch an deinen Stolz, dieses Ding sofort zu beenden. Du kriegst die nie. Die Frau interessiert sich einen Scheißdreck für dich. Ja. Die sagt zu dir, ich ekel mich vor dir. Ja. Die will nur dein Geld haben. Ja. Und ein Freund von mir, der war mit der Tochter zusammen und der hat dasselbe erlebt. Ne? Das ist mir völlig egal. Ja, jetzt geht's um dich. Ja. Es geht darum, dass du mir jetzt in die Hand versprichst, dass du diesen Kontakt sofort unterbrichst und für immer unterbrichst, zerreißt mit dieser Frau. Das ist am besten, wenn ich meine Nummer ändere, ne? Ja, mach alles, um dich von der Frau zu lösen. Du küsst, du rennst einer fatalen Illusion nach. Du wirst nie etwas Schönes von dieser Frau mehr bekommen. Nie. Ja. Und das Schöne ist, wenn ich die immer sehe, dann schmelze ich, ne? Ja, komm, vergiss es. Ja. Vergiss es. Will ich auch alles gar nicht hören. Dann guckst du nicht an, dann schmilzt auch nicht. Okay. Ja, okay. Es ist deine Kohle, es ist auch dein Stolz. Und dann steck lieber die Energie, die du jetzt in diese komische, kranke Beziehung steckst, steck die lieber da rein, dass du eine neue Frau findest und suchst. Mhm. Ich weiß, es ist schwer, will ich gar nicht kleinreden, wirklich. Ja, okay. Ja, mehr kann ich dir nicht sagen. Hör mal, Domian, ganz wichtig, wenn es geht, nochmal kurz, hast du nette Psychologin. Ja, sehr gerne, mache ich. Biete ich dir sehr gerne an. Heute Nacht ist die Magdalena hier und die wird dich gleich anrufen. Ja, okay, da bin ich. Alles Gute, Jürgen. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Fatima, die ist 34. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Fatima. Ja, guten Morgen. Über was reden wir? Über Partnerschaft. Partnerschaft. Was ist los bei dir? Ja. In Sachen Partnerschaft. Erzähl. Ja, bitte. Ja, erzähl mal, was los ist. Okay, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das macht nichts. Wenn ich ein bisschen nervös klinge. Ja. Ich bin mit einem Mann seit 10 Jahren zusammen. Mhm. Hab 2 Kinder mit ihm. Mhm. Aber er ist immer noch verheiratet. Mhm. Wie oft siehst du denn diesen Mann? Ja, der ist ja eigentlich bei uns. Ach, der ist eigentlich bei uns. Also ihr habt einen gemeinsamen Haushalt. Genau. Immer? Ja, wo, immer. Also seit ich mit dem zu... Und wo ist die Frau? Wo ist seine Frau? Seine Frau ist in seinem Land. Ach so. Wo ist denn sein Land? Türkei. Türkei. Mhm. Wie lange war er denn, oder ist er mit der Frau, wie lange war er mit der Frau verheiratet, schon als ihr euch kennengelernt habt? Ja, also ich muss dazu sagen, er war schon mal mit dieser Frau verheiratet und hat sich dann scheiden lassen. Und wir haben uns kennengelernt und ich habe erfahren, dass er, also als ich es erfahren habe, war er seit 5 Jahren verheiratet. Wieder mit ihr. Wieder mit dieser Frau? Warum hat er die denn nochmal geheiratet, wenn er schon mal geschieden war von der Frau? Das weiß ich nicht. Also er erklärt es mir so, dass es ein Wutanfall war oder dass es ein Eifersucht war. Was war ein Wutanfall? Ja, also er hat sich damals von seiner Freundin getrennt. Diese Freundin hat einen neuen Freund gehabt und er erklärt es mir so, dass er dann seine Ex wieder geheiratet hat. Hat er denn mit dieser Ex-Frau oder mit seiner Frau schon auch mal richtig als Frau und Mann zusammen gelebt? Ja. Wie lange? Das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass sie verheiratet waren. Sie haben 2 Kinder. Hm. Und alles andere ist für mich schleierhaft. Also die einen sagen, die waren 10 Jahre zusammen, die anderen sagen, die waren gar nicht zusammen. Wie alt ist denn dein Freund? Der wird 50. Ach so. Gut, da ist natürlich viel möglich gewesen in der Vergangenheit. Kümmert er sich denn um seine Frau und um die anderen Kinder? Das weiß ich halt nicht. Also ich weiß nicht, also ich vermute, dass er sie finanziell unterstützt. Könnte ja sein, dass die Kinder nun mittlerweile auch schon Erwachsene sind. Natürlich, also er ist schon Opa. Er ist schon Opa? Ja. Achso, das hast du auch irgendwie rausgekriegt. Ja. Er redet nicht offen mit dir darüber. Nein. Aber du weißt, dass er diese Frau hat. Woher weißt du das? Ich habe das erfahren, als meine Tochter auf die Welt gekommen ist, als wir beim Standesamt waren. Und da warst du von Socken? Ja. Das hat mich richtig umgehauen, ja. Fährt er denn manchmal in die Türkei? Ja. Oft? Ja, also das heißt oft, also... Zwei, dreimal im Jahr. Mhm. Mhm. Und du fährst nie mit? Ja, ich war mit ihm 2-mal dort. Aber da hast du nicht bemerkt, dass er dann zu der Frau gegangen ist? Nee, aber ich meine seine... Jetzt ist unsere Leitung weg. Jetzt ist unsere Leitung weg. Ich hoffe, das ist nicht der Beginn eines Zusammenbruchs unserer Anlage hier. 0800 220 5050, sage ich euch mal. Aber es sieht ganz gut hier aus. Ich glaube, dass meine Mitarbeiter da was am Bauen sind. Dann könnte ich jetzt mal Frage meine Regie mit der obersten Leitung versuchen. Meine Regie schweigt. Das ist immer gut. Das heißt, die Jungs sind da. Ah, es liegt nicht an uns. Ich höre gerade, der Akku war bei Fatima leer. Also, das ist natürlich ein wichtiger Hinweis für euch. Wenn ihr hier anruft, bitte ladet euren Akku auf. Sonst passieren solche Sachen wie mit Fatima. Vielleicht kriegen wir sie aber gleich nochmal rein. Dann machen wir mal weiter mit... Ja, den Namen kann ich nicht aussprechen. Sekiria, stimmt das? Sekiria. Ja, 45 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Sekiria. Ja. Über was reden wir? Wir reden darüber, ich verliere meine Frau, schwer krank, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Hm. Wie lange ist deine Frau schon erkrankt? Meine Frau wurde genau festgestellt um den 10. Februar rum. Ja. Und wie ist im Moment der Krankheitsverlauf? Was haben die Ärzte dir erklärt oder wie haben sie dir das erklärt? Wie steht's im Moment? Im Moment steht sie, ich sag mal, sie haben gesagt, Wochenende ist Ende, höchstens. Am Wochenende? Ja, jetzt also war ich 16 Stunden da bei ihr am Bett. Also es geht ja ganz, ganz, ganz schlecht. Wirklich schlecht, sie kriegt nichts mehr mit. Ist sie denn, im Februar ist das diagnostiziert worden, hat man da noch irgendwas gemacht, noch ja, bestrahlt? Ja, sie hat ein paar Chemotherapien gemacht, die haben nicht angeschlagen, dann haben sie die gewechselt. Mhm. Die haben aber auch nichts gebracht, so wie sie heute gesagt haben. Ja. Bei dieser Krebsart ist das sehr, sehr schlecht, hat man mir auch gesagt. Ja, das ist eine sehr aggressive Krebsart. Richtig aggressiv. Mhm. Das heißt, deine Frau liegt quasi jetzt im Sterben. Meine Frau liegt im Sterben. Wie alt ist deine Frau? Meine Frau ist 44. Im September sollte sie 45 werden. Habt ihr Kinder? Ein Sohn, 19, war unser, oder ist unser ganzer Stolz. Ja. Mhm. Wie geht der Sohn mit der schlimmen Nachricht um? Ja, der Sohn kam heute von der Lehre, habe ich gesagt, ob er die Mutter noch mal sehen möchte. Habe ich ihm darauf vorbereitet. Er hat das so mitbekommen, aber nicht so intensiv, wie das so ist. Ich habe ihm gesagt, dass der Mutter sehr schlecht geht, aber er wollte die Mutter noch mal sehen. Mhm. Hat er auch uns alle rausgeschickt, hat mit der Mutter dann alleine verbracht. Mhm. War auch ein paar Stunden da, ich sag mal bis um heute Nacht um 11, 11:30. Mhm. Hat er noch mal gesagt, geht bitte aus dem Zimmer, hat er sich von der Mama verabschiedet und ist nach Kumpel gefahren. Und bist du dann nochmal zu deiner Frau gegangen? Ich war jetzt auch noch bis vor eine halbe Stunde da. Ich wohne direkt am Krankenhaus, ist nicht weit weg. Ja. Und jetzt ist ihre Schwester, die mich sehr, sehr unterstützt hat, muss ich loben. Die ihre ist, Schwester. Ja, die ist jetzt bei ihr. Die ist bei ihr mit einem Bekannten, die sich auch lange kennen mit meiner Frau jetzt. Ja. Denn hat euer Sohn, ja... sehr intensiv Abschied genommen von seiner Mutter. Ja, ich kann nur nicht reinschauen im Sohn, ne? Mhm. War deine Frau vorhin noch ansprechbar, als du bei ihr warst? Ach, seit gestern nicht mehr, sage ich jetzt mal, weil sie hat so viel Schmerzen bekommen. Mhm. Sie bekommt nur noch Morphium. Mhm. Also man hat gesagt, vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr, aber ich habe 2, 3 Stellen noch Auskunft geholt. Uniklinik Essen und bei einem Professor, der sowas operiert, der hat mir auch gesagt, dass es nicht lange gut geht, weil der ist sehr aggressiv, dieser Krebs. Mhm. Ja, ja. Und, nur hat euch das ja wahrscheinlich ganz kalt erwischt, die Diagnose im Februar. Ich gehe mal davon aus, dass ihr beide normal gelebt habt, gesund wart und ein normales Leben geführt habt. Wir sind hier 27 Jahre zusammen, wir sind quasi meine Jugendliebe. Ja, ja. Ja, ich bin türkische Abstammung. Ja. Aber ich habe mich eingebürgert, sage ich mal, oder eingelebt hier schon lange. Wie seid ihr denn beiden, als dann die Diagnose gestellt worden war, Wie seid ihr beide damit umgegangen, als ihr verstanden hattet, wie ernst es ist? Ja, meine Frau, die arbeitet selber in dem Krankenhaus, wo sie jetzt liegt, schon 26 Jahre. Mhm. Sie hat selber 7 Jahre in der Krebsstation als Stationshilfe gearbeitet. Mhm. Sie wusste, was auf sie zukommt. Ah ja, dann wusste sie wirklich Bescheid, ja. Sie wusste wirklich Bescheid und dann konnte man nicht drum rumreden. Wir haben mit dem Professor gesprochen. Der Professor hat auch die Wahrheit so vom Kopf gesagt, wie die Lage aussieht, weil ihr konnte man auch nichts erzählen, muss ich ehrlich dazu sagen. Wie hat sie es denn dann aufgenommen? Ist sie zusammengebrochen oder? Nee, sie ist nicht zusammengebrochen. Ich habe echt eine sehr starke Frau, muss ich dazu sagen. Hm. Und wie hast du es aufgenommen? Für mich war es Schock. Mhm. Ich bin noch damit am Arbeiten. Ja, und ich glaube auch, wenn man man kriegt am Anfang die Diagnose und dann hofft man, auch wenn der Arzt sagt, das ist aggressiv, man hofft ja sowieso, man hofft ja bis zur letzten Minute quasi. Ja, aber jetzt. Ja. Entschuldigung, jetzt kam nichts rüber. Nee, ich sagte, dass man ja dann auch immer wieder hofft, aber jetzt sagst du, gibt es keine Hoffnung mehr. Nee. Wir haben gehofft, meine Frau's Wunsch war, dass der Junge seine Lehre ausmacht. Mhm. Da hat sie zu ihrem Professor gesagt, die sich ja auch kannten, sage ich mal in Anführungszeichen. Mhm. Und der hat, um das gut zu reden, sage ich mal, hat er gesagt, ja, die 1,5 Jahre schaffen wir auch noch. Mhm. Aber ich habe auf 2 andere Stellen noch eine Meinung reingeholt und der Professor selber wusste das auch, nur wollte nicht direkt vom Korb hauen. Verstehe. Das ist auch normal. Ja. Hast du denn jetzt die letzten Wochen, als sie noch ansprechbar war, oder die letzten Tage, als du mit ihr sprechen konntest, habt ihr noch grundlegende Dinge besprochen über euer Leben oder wie es so weitergehen soll? Hat sie was Wichtiges zu dir noch gesagt? Du, meine Frau war eine ordentliche Frau, sehr ordentliche Frau und musste alles fluppen, penibel, sauber. Ordnung musste bei ihr sein. Sie ist sogar, wenn sie mit mir weggeflogen ist nach Türkei, hat sie schon ein Testament gemacht, auf Deutsch gesagt. Hat schon gesagt, da liegt das, da liegt das. Also, dass ja nicht hier quer und durcheinander ist alles. Also, sie hat alles geregelt für sich? Alles geregelt. Wir haben alles geregelt. Also. Hat sie dir noch einen letzten Wunsch geäußert? Ihr Wunsch ist, ich soll auf den Sohn aufpassen. Ihr Wunsch ist, verbrannt zu werden, werde ich hier auch erfüllen, mit der Schwester. Ja. Ist deine Frau auch türkischer Abstammung? Nein, meine Frau ist Deutsche. Mhm. Ich habe eine deutsche Frau. Hast du nicht jetzt, auch zum Beispiel während wir beide jetzt telefonieren, nicht Angst, dass vielleicht ein anderes Telefon bei dir klingelt und ein Anruf aus dem Krankenhaus kommt? Mein Handy liegt hier an der Couch. Ich habe gesagt, wenn wir dich sofort anrufen. Da kann man ja gar nicht schlafen jetzt heute Nacht an deiner Stelle. Nee, ich habe nur gesagt, ich gehe mal eine Stunde nach Hause, weil ich musste mal abschalten. Mhm. Mein Sohn, wie gesagt, der hat sich schon verabschiedet. Der habe ich gerade angerufen, dass ich zu Hause bin. Mhm. Er ist beim Kollegen oder bei seinen Freunden, die immer auch zusammen mithängen. Du hast gerade gesagt, dass die Schwester von ihr ist jetzt da. Ja, die kam nichts an hier, bitte. Bitte? Hier kam nichts an, Domian. Ich habe gefragt, ihre Schwester ist jetzt bei ihr. Ihre Schwester ist jetzt bei ihr, muss ich sagen, 3,5 Monate schon mit mir zusammen, pflegt sie und macht sie. Das heißt, du hast auch ein gutes Verhältnis zu deiner Schwägerin? Ich habe ein gutes Verhältnis zu der Schwägerin. Mhm. Die Schwägerin ist 20 Jahre jünger als ihr Mann. Mhm. Meine Frau war Traum, ihren Mann zu pflegen eventuell. Mhm. Wusste sie auch. Ja. Aber da ist alles anders gekommen. Ja. Das ist so die schwerste Zeit, die man eigentlich im Leben hat, in der du jetzt gerade steckst. Ja. Und da kann man auch weinen. Da weine ich auch, da kann ich mich auch nicht halten. Ich sage nur, sowas gönne ich keinem Menschen, auch nicht meinen Feind. Ja. Diese Krankheit. Ja. Das glaube ich. Ehrlich, kannst du mir glauben. Ja. Hast du denn das Gefühl, dass deine Frau so gute und ausreichende Medikamente bekommt zurzeit, dass sie keine Schmerzen hat? Ja. Hm. Ich sage ja, sie ist selber da. Sie hat Jubiläum gehabt letztes Jahr. Ich sag mal so, heutzutage Krankenverhältnisse brauche ich dir nicht erzählen, Domian. Aber sie war da gut aufgehoben vom Kollegen, weil sie ja selber da gearbeitet hat. Ja. Ist ein Bonus. Mit Sicherheit, ja. Mit Sicherheit, ja. Und dass wir da auch noch die Hand gereicht haben, ist ein Bonus mehr. Mhm. Heutzutage kann man nicht einfach eine kranke Person da lassen und sagen, die machen das schon, das ist nicht. Ja, ja. Ist egal, welches Haus, glaube ich, weil ich hatte die Tage auch noch so einen Bericht gesehen. Weißt du, was ich meine, ne? Ja, ja. Was wünschen wir dir, deiner Frau? Ich wünsche meiner Frau, dass sie nicht so viel leidet noch. Ja. Ich kann mir gar nicht wiedergeben, was ich erlebe. Wir wünschen ihr kein Leid. Ja. Das wünschen wir ihr. Ja, ich bin, wie gesagt, echt geschockt. Aber ich wusste das, weil ich mich im Internet auch ein bisschen schlau gemacht hatte. Ja. Und also, ich glaube, dass du das Mitgefühl aller Menschen auf deiner Seite hast, die jetzt zuhören. Meine Person eingeschlossen. Ja, doch. Das tut mir sehr, sehr, sehr leid. Wie gesagt, ich bin 45, bin schon jetzt 40 Jahre hier in Oberhausen. Mhm. Und ich bin hier bei der Stadt beschäftigt, man kennt mich. Es gibt bestimmt viele Arbeitskollegen, die mit mir auch leiden, hundertprozentig. Das glaube ich auch. Aber vielleicht, Freunde. Vielleicht schaffst du es, vielleicht dich wirklich mal eine Stunde auszuruhen und dann wirst du sicher wieder rübergehen ins Krankenhaus. Ja, wenn ich schaffe. Und dann wünschen wir dir deiner Frau ein friedliches Sterben. Ja, meine Frau hat auch gesagt, vor 2 Wochen so ungefähr, da war sie noch helle, sag ich mal. Schatz, ich komme hier nicht mal raus. Ja. Und vor 3, 4 Tagen hat sie gesagt, es geht bald Ende. Mein Lieber, wir denken alle an dich. Ich danke dir so, Mian. Ich wünsche dir für die nächste Zeit sehr viel Kraft, dir und deinem Sohn. Ich hoffe, dass mein Sohn nicht, sag ich mal, irgendwie abstürzt oder was weiß ich, wie man das nennt. Pass auf ihn auf. Pass gut auf ihn auf. Ja, ich werde alles geben. Alles Gute. Vielen, vielen Dank, so, Mian. Auf Wiederhören. Ich finde dich toll, echt. Mach deine Sendung weiter so. Dankeschön. Ich habe dich oft gesehen, weil interessante Sachen dabei sind. Und du bist immer gut zu den Leuten. Danke dir. Ich danke dir. Ja. Auf Wiederhören. Danke sehr. Tschüss. Tschüss. Das ist unsere Nummer. Und wir machen jetzt einen neuen Versuch um 1.28 Uhr mit Fatima, deren Akku gerade zusammengebrochen ist. Hallo Fatima, bist du wieder da? Ja, ich bin wieder da. Es tut mir wirklich leid. Das kann passieren. Nein, das sollte nicht. Ich habe es noch versucht, aber ich konnte nicht mehr retten. Wir fassen noch mal kurz zusammen. Du hast mir gerade erzählt, dass du seit 10 Jahren mit einem Mann zusammen bist und 2 Kinder mit diesem Mann hast. Ja. Dieser Mann aber verheiratet ist mit einer Frau in der Türkei. Ja. Und wir gerade so ein bisschen rumgerätselt haben und ich dich gefragt hatte, glaube ich, das war meine letzte Frage gewesen, er erzählt dir nichts Konkretes darüber. Nein. Wie oft fängst du mit diesem Thema an? Ach Gott, also nachdem ich das erfahren habe, ich glaube einmal monatlich oder alle 2 Monate, aber ich fange immer wieder damit an, weil... Wie reagiert er dann, aggressiv? Ja. Abweisend einfach. Also entweder er ignoriert es und ich lasse es zu, dass er es ignoriert. Oder ich gehe auf ihn los und dann sagt er, ja, warte ab, hab Geduld. Nach 10 Jahren? Nach 10 Jahren sagt er das, ja. Wagt er das noch zu sagen? Ja. Was spekulierst du? Was ist da los? Mein Spekulation ist, dass er der Vater meiner Kinder ist. Das ist mein Problem. Das ist dein Problem, dass er der Vater deiner Kinder ist? Ja. Das heißt, du liebst diesen Mann nicht mehr? Nein, schon lange nicht. Ach so. Das heißt, wenn er nicht der Vater deiner Kinder wäre, hättest du dich von ihm längst getrennt? Ja, warum denn nicht? Also es gibt keinen Grund, warum wir zusammenbleiben sollten. Das habe ich am Anfang nicht so verstanden. Das heißt, die Liebe ja, ist... Ja, es ist für mich sehr schwer, weil ich der Überzeugung war, er war mein Retter. Und warum ja. war er dein Retter? Ja, ich muss dazu sagen, ich habe eine sehr schlimme Vergangenheit und er hat mich in einer Zeit kennengelernt, wo es mir sehr schlecht ging. Und er hat mich mit einem Handtuch und ein paar Pantoffeln von Wolwood überzeugen können. Das warum? Hört sich bescheuert an, ne? Nur vielleicht so ein paar Stichworte. Warum ging es dir damals so schlecht? Ja, also ich bin türkischstämmig, muslimisch. Mhm. Ich habe eine sehr schlimme Gewalt erfahren. Von wem? Von meinem Bruder. Sexuelle und, Gewalt? Ja. Ja. Dein Bruder hat dich vergewaltigt? Ja. Ja. Oft? Ja. Über einen längeren Zeitraum? Ja. Viele Jahre? Ja. Ja. Wie alt warst du da? Als es anfing oder als es aufhört? Beides. Als es anfing, warst du wie alt? Sechs. Wie viel? 6 Jahre. Und als es aufhörte? 10. Mhm. Und wie alt war dein Bruder damals? Oder wie viel älter ist dein Bruder? Als es anfing, war er 18. Also ein junger, erwachsener Mann. Ja. Er hat dir viel Leid angetan. Ich habe ihn sehr geliebt. Und er hat mir vieles geraubt, ja. Haben deine Eltern das mitbekommen damals? Sie sagen nein. Aber du glaubst ihnen nicht. Ich glaube ihnen schon, aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn man seine Kinder liebt, sieht man sowas einfach. Finde ich eigentlich auch. Ich habe Angst, dass ich es bei meinen Kindern übersehen könnte, Domian. Das glaube ich nicht. Du hast so wache Augen, wenn man selbst so etwas erlebt hat, kriegt man alles mit. Da bin ich ganz sicher, dass du alles mitkriegst bei deinen Kindern. Wie alt sind deine Kinder jetzt? Meine Tochter ist 7 und mein Sohn ist 5. Mhm. Als du dann mit deinem jetzigen Freund zusammenkamst, warst du 24. Mhm. Was ist in der Zwischenzeit so passiert, als du eine junge Frau warst? Nachdem die Sache passiert ist, irgendwann habe ich es dann erzählt, weil es ging nicht mehr. Ich bin dann aufgefallen in der Schule. Ach, du hast es dann auch der Familie erzählt? Ich muss es erzählen, es ging nicht mehr. Also hat man dir geglaubt? Im ersten Moment nicht. Man hat mich erstmal grün und blau und totgeschlagen und wer, dein Vater? Frau Naht gezogen und mein Vater hat erklärt, ja, es war schwierig. Die haben mich zum Frauenarzt genommen, der auch Moslem war und der hat mich untersucht und hat gesagt, ja, es ist alles klar, du hast recht, aber willst du das deiner Mutter wirklich so erzählen? Und ja, und dann standen wir vor meiner Mutter und dann hat er gesagt, ja, sie wurde berührt, aber es ist nichts passiert. Sie ist noch Jungfrau und ja. Und das stimmte gar nicht. Nein. Aber ich konnte es ihr in dem Moment nicht sagen, Jürgen, das ging nicht. Mhm. Sie. Ich hätte sie getötet. Ich weiß nicht, es war zumindest damals so, dass ich gedacht habe, wenn sie die Wahrheit erfährt, dann übersteht die das einfach nicht. Mhm. Und die Reaktion von meinem Vater war einfach, er hat ihr nichts gemacht. Er hat ja nur probiert, lass es. Wer hat dich denn grün und blau geschlagen? Meine Mutter. Nachdem sie das erfahren hatte? Ja. Hat sie dich grün und blau geschlagen? Ja. Nicht den Sohn? Nein. Und du bist dann in der Familie weitergeblieben? Mhm. Aber der Bruder hat dich dann nicht mehr angefasst danach? Mhm. konnte ja nicht mehr. Gab es später eine Zeit, wo deine Mutter dir mehr geglaubt hat? Ja. Wie alt warst du da? 20. Erst 20? Ja. Das heißt, deine ganze Spätkindheit und Jugend hat man dir eigentlich nicht geglaubt. Nein. Und du warst die Ausgestoßene. Ja, er hat es zugegeben. Wer hat es zugegeben? Wie meinst du? Mein Bruder hat es zugegeben. Damals sofort oder später erst? Ja. Sofort? Nachdem das rauskam, hat meine Mutter ihn gefragt und er hat es zugegeben. Und trotzdem hat man dir nicht geglaubt? Nein, man hat zu mir gesagt, ich übertreibe, ich überspitze alles, ich soll es ruhen lassen. Ist dir in doppelter Hinsicht ganz viel Unrecht geschehen und Leid angetan worden? Einmal ein unermessliches Leid von deinem Bruder, dann aber weiter... Dem könnte ich sogar verzeihen, weißt du, das ist das Schlimme. Und dann nochmal von der Familie. Aber meiner Mama, das tut weh, das tut so weh. Fatima, hast du damals oder irgendwann mal psychologische Hilfe in Anspruch genommen? Nein, ich muss erst zusammenbrechen. Du musstest oder musst erst zusammenbrechen? Ich musste erst zusammenbrechen. Achso, das heißt, dann gab es schon irgendwann eine psychologische Betreuung. Ja, es ging ja gar nicht mehr anders. Wie alt war? In die Geschlossene. Wie alt war? Du kamst in die Geschlossene. Ja. Wie alt warst du, als du zusammengebrochen bist? Ja. Das war vor 3 Jahren. Ach, so spät kam der Zusammenbruch. Ja, ich hab's dorthin geschafft. Und hab gedacht, ich schaff's weiterhin. Und jetzt liegt mein Leben in Scherben und ich komme nicht weiter. Kommen wir nochmal auf deinen jetzigen Partner zurück. Der weiß von dem ganzen Unglück? Ja, leider. Warum sagst du leider? Ja, weil er sieht es vielleicht nicht anders oder... Ja. Ich muss für ihn funktionieren und ich funktioniere nicht so, wie er es möchte. Glaubt er dir denn, was damals passiert ist? Er weiß es. Ja. Er muss mir nicht mehr glauben, also es gibt mir genug. Beweise dafür. Du liebst deine Kinder sehr. Ja. Aber ich bin keine gute Mutter. Warum? Weil ich mich abhängig gemacht habe. Von dem Mann? Den ich beschütze, ja. Schlägt er die Kinder? Nein. Ist er schlecht zu den Kindern? Meiner Tochter. Was macht er denn mit der Tochter? Er gibt ihr ein schlechtes Selbstbewusstsein. Ich habe nicht verstanden. Er gibt ihr ein schlechtes Selbstwert. Gefühl. Sie zieht sich an und er sagt, das passt mir nicht, da muss sie sich umziehen. Und wenn sie nicht so funktioniert, wie er es möchte, sagt er, du bist nicht normal. Und ich weiß, das hört sich lappalig an, aber... Na, ich ahne schon. Für Kinder ist das nicht so lappalig. Und du hast nicht die Kraft, dazwischen zu gehen und sie zu beschützen? Doch, ich gehe dazwischen, aber ich zähle ja nicht. Ich meine, meine Kinder haben in den letzten 3 Jahren halt miterleben müssen, wie ich im Krankenhaus gelandet bin und dort sein musste und er hat das genutzt und... Wie lange warst du? So viel. Ja, wie lange warst du denn im Krankenhaus? Das erste Mal war ich 3 Monate drin, das zweite Mal war ich 6 Wochen drin und das letzte Mal 8. 8 Wochen. Mhm. Da muss eine ganze Menge passieren jetzt in deinem Leben, glaube ich, Fatima. Ja, das Problem ist nur, ich habe 2 kleine Kinder, die lieben ihren Vater. Ja. Und ich habe ja dafür gesorgt, also ich bin ja nicht unschuldig, ich habe ja dafür gesorgt, dass sie ihn lieben. Und wenn ich mich jetzt mit ihm trenne, habe ich Angst, dass ich meine Kinder ihm überlassen muss und... Nein, so einfach... Das verstehe ich. Also ich will dir erstmal sagen, ich glaube, so wie du mir zu sein scheinst, dass du eine sehr gute Mutter bist, eine sehr liebende Mutter bist. Eine sehr fürsorgliche Mutter. Vor allen Dingen aufgrund dessen, was man dir angetan hat, wie ich es vorhin schon sagte, dass du besonders sensibel und achtsam bist. Ich finde, dass du nicht mit diesem Mann mehr zusammen sein solltest. Ich versuche ja alles, aber ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll, ja, ohne dass meine Kinder Schaden davon nehmen. Ich will nicht, dass er... Ich habe heute zu ihm gesagt, geh raus. Er hat sich hinter meiner Tochter versteckt. Was soll ich da machen? Ich glaube, dass du da jetzt alleine erstmal gar nicht richtig was machen kannst. Ich finde, du brauchst sehr gute, sehr professionelle Beratung für die Situation jetzt. Einmal eine psychologische Betreuung, aber auch nur so eine rein faktisch-juristische Betreuung. Ja, genau, aber ich weiß nicht, wo ich die herkriegen soll. Da helfen wir dir jetzt, zumindest werden wir dir was nennen, wohin du dich wenden kannst. Ich sag dir nur nochmal, dass du als Person mir sehr, sehr sympathisch bist. Und ich glaube wirklich, dass du mit aller Leibeskraft zu deinen Kindern stehst. Und du brauchst dir nicht einreden, dass du eine schlechte Mutter bist. Ich glaube, dass das Schicksal dich ziemlich gebeutelt hat und du sehr viel hast wegstecken müssen. Aber das Leben... Ja, aber ich will sagen, du bist erst 34 Jahre alt. Da bestehen noch ganz viele Chancen, dass man das Ruder nochmal rumreißen kann. Und wenn es gelingt, und wir werden in unserem Rahmen versuchen, dir Hilfestellung zu geben, wenn du von dem Mann wegkommen könntest, wäre das ein ganz großer Schritt nach vorne. Ich weiß das. Das Problem ist ich nur, dass ich Angst habe, meine Kinder zu verlieren. Ich verstehe. Weil ich krank bin. Nur mir für alle bin ich einfach nur krank. Und psychologische Krankheit, das ist nicht wie Krebs. Es tut mir leid, ich muss dazu sagen, er tut mir wirklich leid und ich wünsche denen alles Gute und dass alles gut geht, aber das sieht man, das ist eine Krankheit, die man akzeptiert, verstehst du? Fatima, ich mache jetzt folgenden Vorschlag. Es geht jetzt um eine ganz klare Detailberatung. Die möchte ich, dass die im Hintergrund jetzt passiert zwischen dir und meiner Psychologin, der Magdalena. Ich habe dir von meiner Seite aus meine Meinung gesagt. Die wolltest du ja sicherlich auch hören. Und genau, das war mir wichtig. Genau, danke. Sehr gerne. Und was da jetzt, wie man was anstellt und am besten anstellt, verträglich für dich und für die Kinder, das beredet ihr erstmal im Hintergrund. Okay. Da möchte ich bitten, aufzulegen und du wirst von der Magdalena, meiner Psychologin, angerufen gleich. Okay. Ich würde nochmal sagen, mach so weiter. Ich finde dich wirklich klasse und vielen ich Dank. Weiß, dass du sehr vielen Menschen hilfst. Danke für alles, ne? Ich danke dir. Fatima, du legst auf und wir melden uns gleich. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Melanie, 35. Guten Morgen, Melanie. Guten Morgen, Domian. Hallo, Melanie. Und was geht's bei dir? Ja, ich bin krankhaft eifersüchtig, möchte ich sagen. Ich habe seit einem Jahr eine Beziehung und mache die systematisch kaputt. Wie äußert sich denn die krankhafte Eifersucht bei dir? Ich schreibe dem SMS und schreibe da wirklich Blödsinn rein. Also erst sage ich, ist es okay, wenn er weggeht? Und wenn er dann weggeht, dann schreibe ich ihm, naja, jetzt hast du unterwegs irgendeine andere oder so. Also eigentlich total bescheuert. Also es gibt keinen Grund für die, also keinen wirklichen Grund, dass er irgendwie noch mit einer anderen Frau irgendwie anbandelt oder so? Na, ich glaube, es hängt damit zusammen, wie wir uns kennengelernt haben. Also am Anfang war ich halt eine Sexbeziehung. Mhm. Das hat sich dann gesteigert, so nach 3 Monaten, da war ich dann eine feste Sexbeziehung. Mhm. Und so nach einem halben Jahr, möchte ich sagen, war es dann halt so, dass wir ja eine Beziehung geführt haben. Er hat halt gesagt, er ist keine 12 mehr, da muss er nicht fragen, willst du mit mir gehen? Hm. Und ja, vor meiner Zeit hat er halt, ja, ich würde sagen, alles mitgenommen, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Also er hat schon viele Frauen gehabt, die er dann einfach mal so mit nach Hause genommen hat. Ja, du auch Männer in der Hinsicht? Früher? Nee. Hatte er denn, wie alt ist er erstmal? Er ist 35. Auch 35. Mhm. Hatte er denn früher auch schon mal längere Beziehungen? Ich weiß von einer längeren Beziehung, die irgendwie über 2 Jahre ging oder so, aber ansonsten haben wir nicht drüber gesprochen. Komisch, da fragt man doch, wenn man zusammen ist. Darüber spricht man doch. Ja, was heißt, da spricht man drüber? Also über diese Freundin hat er selber gesprochen? Nee, so über, man spricht auch so über seine Vergangenheit. Man erzählt auch, wie lange man mit wem zusammen war und warum es auseinandergegangen ist. Ja, da hat mir aber eigentlich das gereicht, was ich gehört habe. Also die eine feste Beziehung, dann die vielen Frauen. Das war so das, was ich nicht so gerne hören wollte. Ach, du wolltest gar nicht hören, dass da schon mal andere Frauen vor dir waren? Dass da so viele Frauen vor mir waren, ja. Also wissen wir auch nicht, ob er, wenn er in einer festen Beziehung ist, ob er dann treu ist. Wissen wir auch nicht. Wissen wir nicht, aber ich glaube schon. Ich glaube schon, dass er treu ist. Ach so, das ist schon mal ein gutes Wort von dir. Ich glaube schon. Also er sagt ja auch immer, ich mache nichts und, und ich bin noch lieb. Und es ist dann aber so, wenn er dann unterwegs ist, dann sitze ich zu Hause. Das ist wie so ein Zwang. Ja, ja, klar. Ich sitze dann und warte. Zwang. Und dann kriegst du Bauchweh, irgendwann gehst du aufs Klo, weil du Durchfall hast. Ja. Und dann geht das los, dann fängst du mit dem Terrorisieren an. Wo ist er denn jetzt gerade? Zu Hause. Und wann hast du die letzte SMS geschrieben? Das letzte Mal Theater habe ich gemacht, letzte Woche Sonntag, wo er auf dem Geburtstag von seinem Bruder war. Achso, da war richtig Theater? Wieder mal Theater, und ja. Was heißt da Theater? Er war auf dem Geburtstag und wie hast du Theater gemacht? Ich habe ihm eine SMS geschrieben, dass ich weiß, dass er jetzt irgendwelche alten Bekannten trifft. Und dass ich dann sowieso abgeschrieben bin und habe ihm dann noch viel Spaß gewünscht. Einfach so? Einfach so. Weil du wusstest, da kommen auch andere Frauen von früher hin und da schreibst du ihm ganz einfach, ich weiß, ich bin abgeschrieben und tschüss. Genau. Das ist ja schön bescheuert, oder? Das ist bescheuert, aber das sagen auch meine Freunde, du hast einen Knall. Aber du kannst nichts gegen machen. Ja, Moment. Man kann gegen alles was machen. Wie hat er denn darauf reagiert? Er reagiert eigentlich immer gleich. Er sagt, du spinnst. Da ist er noch sehr gelassen mit dir. Er schimpft nicht oder ist nicht aggressiv. Doch, er wird dann schon sauer. Also mittlerweile ist er, glaube ich, auch nicht mehr so gelassen, weil mittlerweile nervt es ihn einfach nur noch. Kann man verstehen, ne? Ja, und heute Abend, das findest du so, das ist okay, es könnte ja auch eine Frau bei ihm sein heute Abend, das glaubst das glaub du? Das glaube ich nicht. Nee. Also wenn immer er nur, sagt, es ist alles gut, dann glaube ich ihm das, dann ist es okay, dann geht's mir gut. Ja, achso, also auch an dem Abend, da vor einer Woche, als er dann zurückgesimst hat, es ist alles okay, ich gucke, pack keine Frau an, dann warst du zufrieden? Da war ich erstmal zufrieden, ja. Warst du früher, auch schon so drauf? So nein. Crazy? Nein, nicht wirklich. Also ich habe jetzt zwei Ehen hinter mir und habe wirklich zwei tolle Männer gehabt, die mich wirklich nur beschissen haben. Aber ich glaube nicht, dass das viel damit zu tun hat. Weil es ist ja nicht so, dass ich ihm nicht vertraue. Weil wenn ich ihm nicht vertrauen würde, würde ich ihm nicht glauben. Und das tue ich ja. Ich habe auch nicht das Bedürfnis. Genau. Ich war gerade ganz erstaunt, dass du sagst, ja, ich glaube schon, der war treu. Und wenn der mir sagt, ich mache nichts, dann macht er auch nichts. Insofern zeigt mir das hier schon, dass da schon Grundvertrauen da ist. Melanie. Du bist eine erwachsene Frau von 35 Jahren. Ja. Da kann man sich in seinen Gefühlen, auch in seinen schlechten Gefühlen, gehen lassen und treiben lassen. Das tust du. Mhm. Aber man kann auch mit 35 Jahren, das können auch noch viel jüngere Leute, können sich auch ein bisschen am Riemen reißen und disziplinieren. Ja, aber wie kriegst du die schlechten Gefühle weg? Das ist ja wirklich, du machst die Tür auf. Na, der allererste Schritt ist erstmal nicht, diese ganzen albernen SMS nicht mehr zu schreiben. Das Handy verstecken lassen vom Nachbarn dann, oder? Naja, also so viel musst du schon im Griff haben, dass du das nicht mehr machst, weil, ich meine, natürlich, wenn es ein Zwang ist, ist da immer sehr schwer mit Ratio vorzugehen, aber du musst erstmal die klare Einsicht haben, dass das schlecht ist, dass du auch Gefahr läufst, diese Beziehung kaputt zu machen damit. Das machst du. Das ist kurz davor, ja. Ja. Stell dir mal vor, du machst es wirklich kaputt und sitzt dann in 2-3 Monaten allein da und denkst, Mensch, ich blödes Huhn, so ein netter Kerl und wir haben uns geliebt und ich habe das alles grundlos kaputt getreten. Das habe ich vor 2 Wochen gemacht und da war er wirklich weg, da hat er gesagt, ich kann nicht mehr und das war auch 3 Tage. So, dann Schluss, da habe ich so kämpfen müssen tat so weh. So, dann sieh das doch bitte als Warnschuss. Und nimm dich zurück, ruder zurück. Und wenn es dir noch so schwer fällt, ruder zurück. Wenn du die SMS geschrieben hast, lösch sie wieder. Da darf nichts mehr raus. Du musst dir jetzt vornehmen, dass du die nächsten 4 Wochen, der nächste Monat, kommt gar nichts von dieser Seite. Was meinst du, was du bei ihm Eindruck schindest? Das findet er gut. Da machst du Punkte. Ja, natürlich. Das geht doch jedem Menschen auf die Nerven. So, stell dir das doch mal umgekehrt vor, das wird ein Mann mit dir machen. irgendwann hast du so einen Hals und irgendwann hast du keinen Bock mehr auf den Kerl. Das will ich doch gar nicht. Ja, das weiß ich. Du bist ja verliebt in diesen Mann. Ich liebe den wahnsinnig. Wahnsinnig, ja, habe ich mir schon wahnsinnig gedacht. Wahnsinnig doll. So. Dann reißt dich auch so wahnsinnig am Riemen. Du bist ich doch keine. Ich kann versuchen. Ja, du bist doch kein pubertierendes Mädchen mehr, Mensch. Aber so, ja, aber so benimmst du dich. Ja. So, ich will dich ganz anders haben. Ich will dich diszipliniert haben, okay? Ich versuche. Keine SMS mehr. Okay. Und wenn du eifersüchtig bist, ruf deine beste Freundin an und laber der die Ohren voll, aber es darf nicht an ihn herankommen. Na, die wird sich freuen. Oder schreib Tagebuch oder weiß ich was. Aber lass es von ihm weg. Es darf nicht an ihn rankommen. Und ich garantiere dir, nach einer gewissen Zeit hast du das geschafft. Es ist immer so bei zwanghaften Sachen, wenn man erstmal die ersten Schritte gemacht hat, die sind schwierig, dann hast du es, dann ist es ein Erfolgserlebnis. Ich danke dir. Melanie, alles Gute. Ich drück die Daumen. Danke dir. Tschüss. Und hier ist Alex. Alex ist 33. Guten Morgen, Alex. Hallo, Domian. Ja. Alex, um was geht's? Ja, du, ich habe ein kleines Problem. Und zwar, ich bin verheiratet und ich habe eine kleine Affäre mit meiner Nachbarin. Oh. Wie lange verheiratet? 6 Jahre. Kinder? Ja, auch. Wie viel? 2. Wie alt sind die Kinder? Ja. Musst du nachdenken? Nee, 10 und 5. Ja. So, jetzt hast du eine Affäre mit der Nachbarin. Ja. Seit wann schon? Bitte? Seit wann schon? Seit ein paar Monaten. Warum? Ja, wir waren bei ihr auf der Party und irgendwann ist passiert, die Frau ist nach Hause gegangen und ich bin einfach liegen geblieben, bis alle bekannt geblieben sind, da waren ein paar Flaschen Wein im Spiel, ja, und weißt du, wie das passiert ist? Das heißt, du warst besoffen? Beide. Und vorher war Party, da war deine Partnerin auch dabei, deine Freundin? War dabei und die ist dann früher nach Hause gegangen. Ja. Und ich wollte noch da bleiben und ja. Wohnt ihr so in einem Mietshaus zusammen? Ganz genau. Ja. Dann hast du oben mit der Nachbarin, wir wissen schon, und unten schlief deine Freundin? Ja. Und dann bist du wieder runtergegangen zu deiner Freundin? Ganz genau. Nachdem es fertig war? Genau. Und das läuft jetzt schon so eine ganze Weile, wie du es gerade gesagt hast? Ja. Wie oft gehst du denn? Einmalige Ausrutscher und sie meinte, die wäre jetzt schwanger. Ach, das war ein einmaliger Ausrutscher. Das ist nur einmal passiert. Einmal ist passiert. Ach so, weil du gerade sagtest Affäre. Da dachte ich ja, das würde immer zulaufen. Nein. Bist du denn ein bisschen verknallt in die Nachbarin? Ich habe jetzt nur Angst, dass die Frau jetzt von mir ein Kind bekommt. Da komme ich schon gleich drauf zurück, keine Sorge. Ich frage nur, ob du verknallt bist in die Nachbarin. Nein. So, jetzt hast du Sorge, dass sie schwanger ist. Genau. Sagt sie das? Bitte? Sagt sie das, dass sie schwanger ist? Sie war noch nicht beim Arzt, aber nach Schwangerschaftstest zu 95%. Wir haben natürlich nicht verhütet beim Fremdgehen. Nein. Warum sollten wir auch? Ja. Kann ja nichts passieren. Ja. Mensch, wenn ich sowas schon höre. Weiß denn deine Freundin, na natürlich weiß sie nicht Bescheid, oder? Noch nicht, nein. Wie ist denn das Verhältnis zwischen euch, also dir, deiner Freundin und der Nachbarin, so nachbarschaftlich? Wir versuchen, das da wegzugehen. Nee, so ich meine, auch vorher, war das so ein gutes Nachbarschaft? War ein sehr gutes Verhältnis. Wie gesagt, wir haben uns öfters getroffen, es ist mehr Familienhaus, wir haben öfters miteinander Kontakt gehabt und... Ja? Ja. Mhm. Ist denn die Nachbarin eventuell in dich verliebt? Das glaube ich, ja. Ah, ich hab's mir doch schon gedacht. Die Nachbarin hat ja auch ist ja auch in einer Beziehung. Die ist nicht in einer Beziehung, nein, die ist solo. Hältst du es für möglich, dass sie blufft mit der Schwangerschaft? Das kann schon sein, ja. Um auf dich Druck auszuüben? Das glaube ich, ja. Und wie gesagt, ich, wie ich schon vorher gesagt habe, das waren halt ein paar Flaschen Wein im Spiel und ich versuche das, ich denke einfach, dass sie mich einfach unter Druck setzt. Wie ist denn dein Verhältnis zu deiner Freundin? Meine Frau. Deine Frau, Entschuldigung, ich sage immer Freundin, ja. Meine Frau ist ein sehr gutes Verhältnis, wie gesagt, wir haben zwei Kinder und... Ja. Also, die liebst du schon sehr? Selbstverständlich. Ja, und das ist dann wirklich nur ein Ausrutscher gewesen im Suff? Im Suff, genau. Hast du darüber nachgedacht, das deine Frau zu beichten? Das habe ich öfters überlegt und irgendwie, ich wollte es immer wieder sagen, aber es kam nie so hundertprozentiger Zeitpunkt, wo ich sage, das passt dazu und da ist sowieso momentan ich ein zu Hause ziemlich schwieriger Zeitpunkt habe oder beziehungsweise dicke Luft habe, habe ich einfach Angst, einfach alles zu verlieren. Wieso ist denn dicke Luft zu Hause? Ja, es passieren einfach viele Sachen, wo einfach Chaos und Kinder und irgendwann mal kommt es doch zu kleinen Streitigkeiten und also so der übliche Alltagskram. Ganz genau. Mhm. Wie ist denn deine Frau so drauf? Du kennst sie ja nun sehr gut. Was glaubst du, wie sie auf sowas reagiert, wenn du es ihr beichtest? Ja, wie wird meine Frau reagieren? Also, sie wird das definitiv nicht verlassen. Sie wird dich definitiv nicht verlassen? Verlassen? Ja, ja. Bist du sicher? Bin ich ziemlich sicher. Mhm. So radikal, auch wenn du ihr sagst, das so erklärst, wie du es mir erklärt hast, wenn du sagst, dass es dir tief leid tut, davon gehe ich mal aus, dass es dir leid tut. Tut es dir leid? Mir tut es auch leid, mir tut es, ja. Selbstverständlich tut es mir auch leid. Aber in dem Moment wird meine Frau ganz sicher sagen, nee, also... Alex, weißt du, ich bin trotzdem auf dem Trip, dir zu raten, dass du ihr ganz reinen Wein einschenkst, um dich zu befreien. Nehmen wir mal an, die Frau wird wirklich schwanger, dann musst du sowieso beichten. Dennoch kann es auch passieren, wenn die Frau nicht schwanger wird, wenn die in dich verliebt ist, dass die irgendwie Druck versucht, auf dich auszuüben und letztendlich das vielleicht sogar deiner Frau steckt, dass ihr was miteinander hattet. Oder dass deine Frau das über jemand anders erfährt aus dem Haus, weiß ich, was es da noch gibt für Leute. Das wäre noch schlimmer. Ja, das finde ich noch viel schlimmer. Du hast Scheiße gebaut, nur steh dazu. Verbinde das mit einer großen Liebeserklärung und mit einem großen Schuldeingeständnis. Ich finde, dann hättest du die besten Chancen. So bist du in der Hand der Nachbarin. Das ist richtig, ja. Und ich glaube ja, also ich hoffe so sehr, wenn man jemanden liebt, wenn man eine Familie hat, wenn man zwei Kinder hat und der Mann gesteht das, dass das einmal passiert ist, dass sie dir hoffentlich verzeiht. Ich finde, das ist auch wirklich verzeihbar, wenn alles andere stimmt, dass man dann auch jemanden vergeben kann und dass man sagt, okay, ja, wir sind alle keine Engel, kann alles mal passieren. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass meine Nachbarin einfach alle Fäden jetzt in der Hand hat und versucht, mir so zu steuern und ich muss das einfach meine Frau das sagen. Genau, in dem Moment bist du wieder der Herr in dem ganzen Spiel, wenn du gesprochen hast. Jetzt bist du eine Marionette deiner Nachbarin. Genau. Also eigentlich ist es klar, du musst reden. Definitiv, ja. Definitiv reden. Haben wir noch einen ganz anderen Aspekt vergessen? Ihr habt ohne Gummi Sex gehabt. Das haben wir, ja. Ja, gehe ich von aus. Das heißt, da kann man nicht nur von schwanger werden, sondern man kann sich auch die eine oder andere Sache holen. Das heißt, du solltest auch mal schön zum Arzt gehen und dich mal untersuchen lassen. Bevor du mit deiner Frau wieder schläfst. Hast du wahrscheinlich schon. Nein, haben wir nicht. Aha. Ja, Arztbesuch steht auch an, Alex. Ich sage, das steckt mir halt nur ziemlich tief in den Knochen und deswegen, ja. Okay, beichten und Arzttermin machen. Genau. Jetzt muss ich Schluss machen, die Sendung ist vorbei, aber wir haben ja alles beredet, glaube ich. Super, Dominik, danke dir. Alles Gute. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, 1:59, 45 Sekunden. Das war's für heute und für diese Woche. In der Technik Michael Verhoeven. Ich wünsche euch jetzt ein sehr schönes Wochenende und wir hören und sehen uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann wieder mit einer freien Runde. Bis dahin, alles gut. Tschüss.